Wir sind wie Stürme aufgewachsen. Wir sehen dann aus, aber tun nicht weh. Wir sind die Rocket an der Küste. Wir spielen laut und wir spielen los. In Stadt und Städtchen